Zeugin Charlotte Bartsch, Hausfrau, 45 Jahre alt, 73. Verhandlungstag, 3.8.1964. Tonband aufnehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Nein. Nein. Frau Zeugin, ich habe eben gefragt, wenn solche Transporte kamen, wurden die Ihnen angemeldet, vorher durch Fernschreiben? Ja. Ja. Wissen Sie ungefähr, wie viele Transporte während Ihrer Tätigkeit ungefähr auf diese Weise angemeldet worden sind? Nein, das wissen Sie nicht mehr. Wo kamen die Fernschreiben her, die solche Transporte anmeldeten? Also meiner Erinnerung nach aus Berlin. Aus Berlin. Aber von welcher Dienststelle wissen Sie nicht? Nein, das weiß ich nicht. Vom Reichssicherheitshauptamt? Das weiß ich nicht mehr so genau. Hatten Sie einen direkten Schreibverkehr mit Berlin? Ja. Hatten Sie eine Vermittlung dort, eine Fernschreibvermittlung? Konnten Sie außer Berlin noch andere Stellen anschreiben? Ja, wir konnten verschiedene Städte anschreiben. Wir hatten Verbindung mit den anderen Konzentrationslagern. Direkte Verbindung? Ja, direkte Fernschreibung. Direkte Schreibverbindung? Ja. Und wie haben Sie das? Es kann auch sein, dass Zwischenvermittlungen eingeschaltet wurden, aber wir konnten dann direkt mit dem Lager. Ja, nun mussten Sie doch irgendwie, also ich nehme mal, will mal annehmen, Sie sollten nun ein Fernschreiben nach einem anderen Konzentrationslager absetzen. Und da, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie da erst eine Vermittlung angeschrieben? Oder hatten Sie? Da haben wir wohl erst eine Vermittlung angeschrieben, aber das weiß ich nicht mehr so hundertprozentig. Nun, wenn so eine Transportmeldung ankam, wie haben Sie denn, was ist denn dann erfolgt? Wo haben Sie diese Meldung hingegeben und was ist dann erfolgt? Ja, wir haben diese Fernschreiben wie jedes andere Fernschreiben weitergegeben. Ja, wissen Sie noch, ob Sie denn die politischen Abteilung hingeschickt haben oder ob Sie dieses Fernschreiben der Kommandantur oder einem Adjutanten oder sonst jemand gegeben haben? Das weiß ich nicht mehr so genau. Meiner Erinnerung nach sind die Fernschreiben alle oben in die Kommandantur gegangen. Alle zur Kommandantur gegangen. Aber das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ja, also nach Lage der Dinge wäre das ja wohl auch das einzig Richtige gewesen. Aber wie gesagt, es sind ja da verschiedene Besonderheiten gewesen. Sie glauben jedenfalls, dass Sie zur Kommandantur gegangen sind, wissen das aber mit hundertprozentiger Sicherheit nicht mehr zu sagen. Ja. Ja, nun, wenn die dann raufgegangen sind, wissen Sie, was dann weiter erfolgt ist? Nein, dann hatten wir nichts mehr damit zu tun. Hatten Sie nichts mehr damit zu tun. Wissen Sie, ob dann irgendwelche SS-Leute oder Offiziere oder sowas zur Rampe gegangen sind? Nein, das weiß ich auch nicht. Nein? Wissen Sie, ob ein Arzt dran, benachrichtigt worden ist? Das weiß ich auch nicht. Mhm. Ja, haben Sie darüber keine Kenntnis erlangt? Ja, ich möchte annehmen, dass man uns über unsere Fernschreibtätigkeit hinaus über nichts informiert hat. Hm. Frau Zeugin, Sie haben einmal gesagt bei Ihrer Vernehmung am 10. Mai 1962, über das Geschehen auf der Rampe habe ich folgende Kenntnis erlangt. 12.348. Wenn ein Transport ankam, wurde ein Arzt benachrichtigt. Punkt. Dieser musste dann auf der Rampe die Selektion vornehmen. Punkt. Meines Erachtens hat der Arzt nicht allein selektiert, sondern auch beispielsweise der Arbeitseinsatzführer war dabei. Wieso wissen Sie das? Oder wissen Sie das heute auch noch? Nein, das weiß ich nicht. Ja? Und da kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass ich das ausgesagt habe. Entschuldigen Sie mal. Ich habe hier Ihre Aussage. Und diese Aussage ist von Ihnen auch unterschrieben. Charlotte Bartsch, geborene Schünzel. Wenn Sie wollen, können Sie sich Ihre Unterschrift selbst ansehen. Sie haben gesagt, auf die Frage des Untersuchungsrichters, haben Sie eine Abfertigung des Transportes auf der Rampe beobachtet? Ich war nicht Zeuge einer Transportankunft. Wie es aber auf der Rampe zuging, habe ich von SS-Männern gehört. Ja, das war gesprächsweise im Lager bekannt. Über das Geschehen auf der Rampe habe ich folgende Kenntnis erlangt. Wenn ein Transport ankam, wurde ein Arzt benachrichtigt. Wie? Das wissen Sie heute nicht mehr? Nein. Tja, Frau Zeugin, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie uns hier alles sagen müssen und nichts verschweigen dürfen. Das will ich auch. Ja. Dieser musste auf der Rampe die Selektion vornehmen. Sie haben doch vorher gesagt, dass Sie von SS-Männern gehört hätten, wie es auf der Rampe zuging. Das ist auch gar nicht, was Selektion ist. Sie wissen nicht, was eine Selektion ist? Nun, das ist die Auswahl derjenigen, die ins Lager kommen sollten, beziehungsweise derjenigen, die in die Gaskammern gehen sollten. Das ist eine Selektion, eine Auswahl. Ja? Haben Sie davon nichts gehört? Dass solche Auswahl getroffen wurde, ja. Aber ob die nun von einem Arzt getroffen wurde? Und dass der Arbeitsdienstführer dabei war? Das weiß ich auch nicht genau. Bei den Frauen dürften auch die SS-Aufseherinnen mitgewirkt haben. Es wurde mir erzählt, dass die Frauen ihre Hände vorzeigen mussten, um erkennen zu können, ob sie als Arbeitskräfte geeignet waren. Ja, das wurde erzählt. Das wurde erzählt? Ja. Ja? Wurde nicht erzählt, dass auch SS-Aufseherinnen mitgewirkt haben sollen? Gesprächsweise ja. Ja? Und dass ein Arzt dabei gewesen sein soll? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dass der Arbeitsdienstführer dabei gewesen sein soll? Ja? Haben Sie öfter mal Häftlinge vorbeimarschieren sehen? Ja, wie soll ich das sagen? Häftlinge haben wir gesehen, aber keine von den Transporten. Nein, Häftlinge aus dem Lager, die an ihrer Dienststelle vorbeimarschieren. Ja, das zur Arbeit oder zur Arbeit. Ja, ja? Das habe ich gesehen. Waren da auch Kinder dabei? Ich kann mich eigentlich nur an ein Kind erinnern. Da ging eine einzelne Häftlingsfrau an unserem Lager vorbei. Man erzählte, es wäre eine Wissenschaftlerin oder was gewesen. Und da ging auch ein Kind hinterher. Und wo ging die hin? Das weiß ich nicht. Haben Sie denn dann auch Vollzugsmeldungen nach Berlin durchgegeben, wenn ein Transport abgewickelt war? Vollzugsmeldungen haben wir auch durchgegeben. Ja. Wie sahen denn diese Vollzugsmeldungen aus? Ja, da stand drin so und so viele Frauen, Männer und Kinder, SB. SB? Ja. Und stand die Gesamtzahl auch drin? Ja. Nur wie laut das Schreiben, ungefähr. Braucht nicht jedes Wort mehr vorzukommen, aber dass wir den Inhalt und den Text ungefähr haben. Ja, das war sehr kurz gehalten. Ich kann mich eigentlich an kaum mehr erinnern, als das drin stand, so und so viele Männer, Frauen und Kinder. Ja, hieß das da oben, Transport vom so und so vielten, Transport vom so und so vielten, angekommen so und so viel. So und so viele Frauen, so und so viele Männer, so und so viele Kinder, SB. Stand das so etwa drin? Ich kann mich nur noch an den eigentlichen Text erinnern. Nämlich an welchen? Was ich eben schon sagte, mit den so und so viel Frauen, Männer und Kinder, SB. Und was hieß das SB? Das hieß Sonderbehandlung. Und was heißt Sonderbehandlung? Vergasung. Vergasung. Sie sind dort gewesen, wie ich festgestellt habe vorhin, vom November 43 bis zum Januar 45. Ja. Wissen Sie, oder ist Ihnen aufgefallen, dass sehr viele Transporte in dieser Zeit angekommen sind? Am Tag öfter mehrere? Mehrere an einem Tage, das glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Wissen Sie, dass auch nachts Transporte angekommen sind? Das ist möglich, aber daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Können Sie uns sagen, in welchem Verhältnis die Vergasten zu den ins Lager gekommenen Leuten standen? Nein? Nun, wenn Transporte mit viel alten Leuten eintrafen, waren da mehr Leute, die ins Gas geschickt wurden, oder mehr Leute, die ins Lager geschickt wurden? Das weiß ich auch nicht, aber ich nehme an, dass man besonders auf die Arbeitsfähigen Wert gelegt hat. Ja. Nun, war denn eine Nachrichtenabteilung auch in Birkenau, beziehungsweise eine Fernschreibstelle? Das glaube ich nicht. Nein? Und wurde denn Birkenau fernmeldemäßig auch von Ihrer Nachrichtenstelle versorgt? Ich möchte sagen, ja. Ja. Ich weiß nicht hundertprozentig. War denn Birkenau, nun Sie müssen doch wissen, Frau Zeugin, ob außer Ihnen noch mehr Fernschreiberinnen dort gewesen sind, und Sie haben doch bestimmt untereinander in einem Konnex gestanden, und da wissen Sie doch genau, ob auch Kameradinnen von Ihnen in Birkenau tätig gewesen nein. sind. Das wissen das, Sie. Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Ja. Nun, war denn Birkenau eine Nebenabteilung von Auschwitz I oder war das ein ganz selbstständiges Lager? Ich möchte annehmen, dass Birkenau zu Auschwitz gehörte. Zu Auschwitz gehörte. Aber das... Haben Sie einmal Fernschreiben unmittelbar nach Birkenau befördert? Soweit ich mich erinnern kann, nein. Wissen Sie, ob bei diesen Transportankünften auf der Rampe auch der Kommandant dort war und nein. sein Adjutant dort war? Nein. Das wissen Sie nicht oder ist das nicht der Fall gewesen? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Sie haben aber bei Ihrer Vernehmung gesagt, ich möchte jedoch mit Sicherheit annehmen, dass Sie dort gewesen sind. Ich möchte auch mit Sicherheit annehmen, dass die Adjutanten bei den Transportankünften zugegen waren. Wie kamen Sie damals zu dieser Sicherheit, mit der Sie das angenommen haben? Ja, weil ja ein Kommandant eigentlich der erste Mann im Lager ist. Und der Adjutant? War ja sein Vertreter. Eben. Und wie nun wie Sie hinkamen, war Liebehenschel Kommandant? Ja. Und Zöller war sein Adjutant? Ja. Und blieb dieser Adjutant bis zum Schluss oder kam dann ein anderer Adjutant hin? Ja, in meiner Erinnerung wurde die ganze Lagerleitung geändert. Neu. Nämlich? Wie? Bär. Bär kam als Adjutantin. Nein, beziehungsweise als Kommandantin. Kommandant. Ja? Ja. Und Liebehenschel wurde abgelöst. Ja, wie sich das vollzog, weiß ich. Er wissen kam Sie jedenfalls nicht. Weg. Bär. Und hatte Bär auch einen anderen Adjutanten? Ja. Wer war das? Höcker. Das war Höcker. Ja. Und war Höcker aktiv oder war er ein Mann, der sich um nichts gekümmert hat? War es ein energischer Mann? Ja, ich möchte sagen, dass rein vom Typ her ein energischer Mann ist. Ja. Haben Sie ihn öfter gesehen? Ja. Haben Sie ihn auch außerhalb des Dienstes getroffen? Es ist bestimmt einige Male der Fall gewesen. Wir sind einmal vom Lagerkommandanten zu einem Essen eingeladen gewesen. Und da ist bestimmt auch Herr Höcker dabei gewesen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja, Ihr Gedächtnis scheint in den letzten 2 Jahren doch sehr stark nachgelassen zu haben. Denn Sie haben damals gesagt, außerdem kam es vor, dass man mit den Vorgenannten im Führerschein ins Gespräch kam. Allerdings bin ich mit Bär weniger ins Gespräch gekommen als mit Höcker. Ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass eine erhebliche Vermutung auch für die Anwesenheit Bärs und Höckers auf der Rampe in Birkenau bei Transportankünften besteht. Wodurch hatten Sie diese Vermutung? Oder haben Sie die Vermutung heute nicht mehr? Ja, also Frau Zeugin, haben Sie die Vermutung heute noch oder haben Sie die Vermutung heute nicht mehr? Nur aus dem vorerwähnten Grund des... Nämlich das? Ja, ein Lagerkommandant und ein Adjutant ja auch über die Vorkommnisse in einem Lager Bescheid wissen müssen. Hm. Aber nicht aus einem Wissen heraus. Nun, was wissen Sie denn noch von dem Fernschreibverkehr mit der politischen Abteilung? Was wurde denn der politischen Abteilung in erster Linie mitgeteilt? Ja, ich nehme an, sämtliche Häftlingsangelegenheiten, Fluchtmeldungen. Fluchtmeldungen, jawohl. Und wurden auch durch Fernschreiben Totenmeldungen durchgegeben? Ja. Wo gingen denn die hin? Die gingen in die einzelnen Bezirke zur Benachrichtigung der Angehörigen. Und wer hat Ihnen denn diese Totenmeldungen abgegeben? Von welcher Stelle kamen die denn? Woher sie kamen, das weiß ich nicht mehr. Die lagen bei uns in einem Regal eingeordnet. Und da mussten wir die Totmeldungen durchgeben. Ja, nun sind die ja nicht ins Regal von selbst gekommen, sondern es muss sie jemand hingebracht haben. Wer hat sie denn dort in das Regal gebracht? Wer hat sie denn unterzeichnet? Wer sie unterzeichnet hat, das weiß ich nicht. Nun, Sie müssen ja doch beim Durchgeben einer Fernschreibmeldung, müssen Sie doch auch schreiben, wer die aufgebende Stelle war. Ja, das ist eine reine Vermutung, dass die politische Abteilung gewesen ist. Haben Sie viel Totenmeldungen durchgegeben? Zeitweise waren es weniger, zeitweise waren es aber auch für meine Begriffe viel. Und was verstehen Sie unter wenig und viel? Wollen Sie uns da irgendwelche Anhaltspunkte geben? 10 bis 15 oder mehr? Ja, würde ich als viel bezeichnen. Das würden Sie als viel bezeichnen, für einen Tag Oder für mehrere Tage oder in welchem Zeitraum? Ja, für einen Tag. Es war ja nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag. Waren es nicht an manchen Tagen viel mehr? Viel über mehr. 100? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern, dass es jemals so viel waren. Haben Sie nur Totenmeldungen nach Deutschland durchgegeben oder auch ins Ausland, nach Polen etwa? Ja, nach Krakau. Nach Krakau. Kannten Sie in dem Lager den Dr. Capesius? Ja. Was war denn der Dr. Capesius? Lagerapotheker. Lagerapotheker. Haben Sie mit ihm nähere Beziehungen gehabt? Nein. Nein. Wissen Sie, ob Dr. Capesius sich auch auf der Rampe irgendwie betätigt hat, bei ankommenden Transporten? Nein. Nein. Haben Sie den Dr. Lukas gekannt? Dem Namen und dem Ansehen nach. Ja. Und hatten Sie eine Freundin, die mit ihm befreundet war? Ja. Ja, die Gisela Treves. Ja? Ja. Befreundet und weiß ich nicht, jedenfalls bekannt. Bitte? Bekannt war sie mit Herrn Dr. Sie war bekannt mit ihm, richtig. Mehr wollte ich auch nicht sagen. Und wissen Sie, wie der Dr. Lukas sich damals geäußert hat bezüglich seiner Tätigkeit in Auschwitz? Ja, das kann ich nur noch sinngemäß sagen. Ja, bitteschön. Meine Kollegin sagte mir damals, also Herr Dr. Lukas würde sich als, ich muss jetzt ganz andere Worte wählen, nochmal um Kopf und Kragen bringen. Also er schimpft auf Adolf Hitler und seine Kinder. Ich weiß nicht mal, er muss ja welche haben, diesen Worten nach. Geben niemals in die Hitlerjugend und früher wären Sie mit dem Auto gefahren und... Wer wäre früher im Auto gefahren? Also er und... Er, Sie wären mit dem Auto gefahren, ja? Ja, und die Herren dort im Lager mit dem Fahrrad und jetzt wäre es umgekehrt. Das sind so die Äußerungen, die mir bekannt sind. Also er hätte sich, wie Ihre Freundin erzählte, negativ geäußert, will ich mal sagen, ja? Ja, sehr negativ. Und hat Ihre Freundin auch, sie hat gesagt, er würde sich eines Tages noch im Kopf und Kragen bringen? Ja, das sind nicht die genauen Worte, sondern nur sinngemäß. Sinngemäß. Dann haben Sie auch, wie Sie bereits sagten, den Angeklagten Höcker gekannt. Wissen Sie von seiner Tätigkeit etwas? Wissen Sie zum Beispiel, ob er öfter im Lager war, im Stammlager? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Darüber wurden wir ja nicht informiert. Nun ja, also Sie brauchen nicht informiert worden zu sein, offiziell, aber es ergibt sich doch aus dem Gespräch zum Beispiel, dass Sie öfters mit dem Adjutanten Höcker gehabt haben, dass er Ihnen vielleicht erzählt hat, was er so treibt und was er gesehen hat und was er nicht gesehen hat und so weiter. Man unterhält sich doch. So bekannt waren wir nicht, dass er mir so etwas erzählt hätte. Nicht. Wissen Sie, wie lange Höcker im Lager blieb? Auch bis zur Auflösung. Bis zur Auflösung. Sind Sie mit ihm zusammen aus dem Lager herausgekommen? Nein. Ich weiß nur, dass Herr Höcker dafür gesorgt hat, dass wir noch rauskamen aus dem Lager. Mhm. Wo er selbst dann geblieben ist, weiß ich nicht. Sie haben bei Ihrer Vernehmung ausgesagt, in unserem Fahrzeug befand sich auch der Adjutant von Höcker, von Bär, Höcker. Wir sind praktisch als Letzte aus Auschwitz herausgefahren. Ja, das ist möglich, dass er noch bis zur nächsten Station uns gebracht hat. Aber dann wurden wir ja selbstständig losgeschickt praktisch. Nun sagen Sie mal, wer hat denn diese Fernschreiben unterzeichnet, die Sie weggegangen sind, die Sie weitergegeben haben? Wissen Sie das noch? Das weiß ich nicht mehr. Na, wenn man es, wie viele Fernschreiben haben Sie denn durchgegeben ungefähr am Tag? Ja, es gab ruhige Zeiten, da waren es nur wenige. War ja sehr oft waren die Fernschreibverbindungen abgebrochen durch Bombenangriffe. Wie viele Fernschreiberinnen waren Sie gleichzeitig? Vier. Vier. Und im Nachtdienst? Ja, in der ersten Zeit haben wir zu zwei, ach, gleichzeitig immer nur zwei. Gleichzeitig zwei. Ja, und im Nachtdienst am Anfang wohl auch zwei und später waren wir allein. Und später waren Sie allein. Und welche Diensteinteilung hatten Sie? Ja, wir hatten Schichtdienst. Ja. Wenn man Nachtdienst gehabt hatte, dann hatte man circa zwei Tage frei. Ja. Und dann kam wieder so und so oft Tagesdienst. Jetzt, wenn Sie zu viert waren und Sie hatten zwei Tage frei, wer musste denn in diesen zwei Tagen den Dienst machen? Ja, nach dem zweiten Tag wurde man ja wieder zum Nachtdienst dann eingeteilt. Ach, Sie hatten zwei Tage frei mit Nachtdienst, oder wie? Nein, wir machten Tagesdienst. Ja, von bis wann? Von morgens 6, 7, 8 oder wann fingen Sie an? 7 oder 8, das weiß ich nicht mehr so genau. Wissen Sie nicht mehr genau. Anfing. Und arbeiten bis? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob Mittagswechsel war und dann wieder von Mittag bis Abend. Die Einteilung weiß ich nicht mehr so genau. Sie waren vier Fernschreiberinnen insgesamt. Ja. Und Sie haben sich gegenseitig abgelöst und waren am Tag über zu zweit da. Ja. Wenn Sie zu zweit da waren, müssen doch mehr Fernschreiben angefallen sein, als eine Person allein erledigen konnte. Sonst hätten Sie ja nicht zu zweit da sitzen brauchen. Ja, es kamen ja auch Fernschreiben ein. Wir hatten zwei Fernschreiber nebeneinander. Ja. Und es war ja nicht nur Aufgabe, sondern kam ja auch gleichzeitig Fernschreiben an. Und infolgedessen musste immer eine da sein, die auch die angenommen hat. Die Fernschreiben annehmen konnte. Ja. Mhm. Ich darf nicht mal ein Glas Wasser bekommen, ich kann kaum noch sprechen. Ein Glas Wasser? Ja, selbstverständlich können Sie haben. Tja, ich hätte an die Zeugen keine Fragen mehr. Haben Sie noch Fragen? Vom Gericht keine Fragen mehr. Herr Staatsmann. Frau Zeugin, Sie haben Ihren Ehemann in Auschwitz kennengelernt. Ja. Er ist heute Leiter der Kriminalpolizei in Krefeld. Ja. Ja. Sagen Sie, wie ist denn der Vorname von dem Scharführer Riedl, dem die Fernschreibstelle unterstand? Ja, ich würde sagen, Alfred ist ja mir in Erinnerung. Und wissen Sie noch, wo er her war? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Was ich kann mich da schrecklich irren, aber ich möchte fast sagen Sudetengau, aber das kann natürlich auch ein furchtbarer Irrtum sein, das weiß ich nicht mehr so genau. Wie war es denn, als Sie in Auschwitz ankamen? Von wem wurden Sie denn da in Ihre Arbeit eingewiesen? Ja, vor uns waren ja schon Nachrichtenhelferinnen da. Die haben uns auch in unsere Arbeit eingewiesen. Wurden Sie dem Kommandanten vorgestellt, als Sie ankamen? Oder dem Adjutanten? Ob sofort, das weiß ich nicht, aber vorgestellt wurden wir ihm. Was wurde wie Sie, also Sie wollen sagen, dass also die dort schon tätig gewesenen Nachrichtenhelferinnen Sie in Ihre Arbeit eingewiesen haben. Ja. Ist es nicht so gewesen, wenn Sie sich zu erinnern versuchen, dass das irgendein ein SS-Mann gewesen ist, beispielsweise ja, der Herr Riedl? Ja, das möchte ich annehmen, also dass er uns allgemeine Richtlinien gegeben hat, aber in die eigentliche Arbeit wurden wir dann von den anderen Fernschreiberinnen. Ja, in den rein technischen Kram. In rein technischen, ja. Ja. Nun würde es mich doch mal sehr interessieren, wie waren denn die allgemeinen Richtlinien? Meine, Sie wissen ja, was Auschwitz war. Ist bei dieser Besprechung, bei dieser Einweisung, ist Ihnen da reiner Wein eingeschenkt worden? So und so ist das hier. Nein. Hier kommen Judentransporte an, die werden vergast. Ja, ich möchte annehmen, dass das doch gar nicht von Anfang an die Transporte kamen. Ich kann mich noch erinnern, dass eigentlich so die ersten Sachen, mit denen man in Berührung kam, die Effekten Diebstähle waren. Und da sagte man uns, man hätte nichts zu fragen, sondern nur zu schreiben. Ja, wie sind Sie denn da überhaupt darauf gekommen, dass SB Sonderbehandlung heißt? Das haben Sie doch wohl damals gehört. Das hat man später gesprächsweise gehört. Gesprächsweise hat man das ja gehört. Nun, sehen Sie mal, Sie haben doch Ihren Ehemann dort in Auschwitz kennengelernt, der war bei dieser Untersuchungskommission, ja? Ja. Ist denn damals, hat er Ihnen denn damals nicht schon gesagt, was da los war? Ich unterstand der Schweigepflicht und mein Mann musste bestimmt auch einen Diensteid leisten und wir haben uns auch nicht gleich kennengelernt. Und dann haben wir uns über dienstliche Angelegenheiten überhaupt nicht unterhalten. Ich habe keine Frage mehr. Frau Zeugin, wem unterstanden Sie den dienstlichen Auschwitz? Ja, wie ist das zu verstehen? Der Lagerführung möchte ich annehmen, dass das unsere direkten damals Vorgesetzten waren. An und für sich waren wir ja nur zum Lager abkommandiert. Unsere eigentliche vorgesetzte Dienststelle war nach wie vor die Nachrichtenschule Oberenheim. Na, doch nur während der Zugehörigkeit zur Schule. Doch nicht, nachdem Sie ausgebildet und entlassen waren. Ja, doch. Wir mussten später, ich kann mich erinnern, dass wir noch einmal, weiß ich nicht, ob von Auschwitz aus oder von Berlin aus, Winterzeug uns in Oberenheim abholen. Also Herr Reichsanwalt-Aumont, da muss man trennen zwischen der dienstlichen Beschäftigung und der personellen Betreuung. Die personelle Betreuung erfolgte nach wie vor von der Schule aus, während der dienstliche Einsatz eben von der taktischen Stelle aus erfolgte. Gewiss. War Ihr dienstlicher Vorgesetzter nicht der Adjutant? Mein direkter Vorgesetzter war mein Dienststellenleiter in der Fernschreibstelle. Wer hat Sie... Dem musste ich mich ja auch in erster Linie immer wenden und der hat alles dann weitergeleitet. Frau Zeugin, wer hat Sie denn darauf aufmerksam gemacht, dass durch Ihre Hände sehr wichtige Nachrichten gehen über die Geheimhaltungsstufen und dass Sie da alle möglichen streng vertraulichen Dinge zu hören bekommen? Ich möchte annehmen, dass das auch Herr Riedel gewesen ist. Kein SS-Führer? Daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Frau Zeugin, Sie waren doch schließlich 14 Monate dort. Hat die Tätigkeit dort in dieser ganzen Atmosphäre unter den Verhältnissen gar keinen Eindruck auf Sie gemacht? Doch, einen sehr großen. Ich habe auch ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Ich habe meinen Dienst gemacht und bin dann fast immer zu Hause gewesen. Frau Zeugin, Sie müssen doch dienstlich sehr stark in Anspruch genommen gewesen sein. Richtig? Ja, wie ich vorhin schon sagte, wie unsere Diensteinteilung war. Wir hatten auch unsere entsprechende Freizeit. Waren Sie nur diese 4 Fernschreiberinnen? Nein, es gab noch Funkerinnen und es gab noch Fernsprecherinnen. In Ihre Zeit ist doch die Ungarn-Aktion gefallen, Frau Zeugin. Ja. Da müssen Sie doch eigentlich Tag und Nacht eingespannt gewesen sein. Der Sprecher, der Kollege Aumont, sagt bei jeder Frage doch. Das sind gut, ich lasse das mindeste Verdacht recht nach einer Suggestivfrage. Ich frage Sie, ist es nicht richtig, dass Sie während der Ungarn-Aktion sehr stark in Anspruch genommen waren, und zwar sowohl beim Tagdienst wie auch beim Nachtdienst. Wir hatten immer unseren geregelten Dienst. Sie haben vorhin erklärt, Frau Zeugin, nachts seien keine Transporte angekommen. Ich habe gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Frau Zeugin, ich sage Ihnen, und ich möchte hierauf Ihre Antwort haben, dass während der Ungarn-Aktion Nacht für Nacht Transporte angekommen sind. Ja, also die Frage geht dahin, ob Sie nachts Fernschreiben bekommen haben über die Ankündigung von Transporten. Die Fernschreiben können ja schon am Tag vorher gekommen sein, nicht? Gewiss, aber während der Nachtzeit mussten ja auch abgehende Fernschreiben abgesandt werden, nicht wahr? Ist es nicht richtig, Frau Zeugin, dass der ganze Verkehr mit dem Reichssicherheitshauptamt durch Fernschreiben erfolgte? Das weiß ich nicht, denn über die Funkstelle bin ich nicht informiert und auch nicht über die Fernsprechstelle. Was war denn das für eine Funkstelle? Haben die auch mit Fernschreibern gearbeitet oder mit Hellschreibern oder haben die mit Tasten oder wie haben die gearbeitet? Mit Tasten, ja. Die wurden richtig im Funken ausgebildet. Ja. Es kamen Funksprüche, die später dann entschlüsselt wurden. Ja, und wie, wo sind die denn aufgelaufen, diese Funksprüche? Sind die auf Hellschreibern aufgelaufen oder aus Fernschreibern oder wo? Da kenne ich mich nicht aus. Kennen Sie sich nicht aus. Hm. Frau Zeugin, Sie haben früher erklärt, über die Behandlung der Kinder kann ich Folgendes sagen. Ich habe Kinder im Lager gesehen. Man konnte von hier aus des Öfteren beobachten, wenn Häftlinge vorbeimarschierten. Ich habe auch weibliche Häftlinge gesehen, die in Bekleidung von Kindern waren. Sie haben das heute abgeschwächt. Was ist richtig, die heutige Darstellung oder die damalige? Ich weiß nicht, wie weit mein Erinnerungsvermögen vor 2 Jahren gewesen ist. Frau Zeugin, Sie haben doch Fernschreiben aufgegeben, in denen drin stand, dass so und so viele Kinder gesondert untergebracht oder sonderbehandelt wurden. Ist das nicht richtig? Von untergebracht weiß ich nichts, aber sonderbehandelt ja. Hat Sie das gar nicht beeindruckt? Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe ja auch gar nicht dahin wollen nach Auschwitz. Man ist ja direkt überfahren worden. Es wurde uns in Oberinheim gesagt, wir kämen zu einer Dienststelle nach Berlin. Und dort hieß es dann ganz kurz und bündig nach Auschwitz im Marsch setzen. Ich wollte bestimmt dort nicht hin. Denn das war für uns das Ende der Welt. Frau Zeugin, von wem waren die Fernschreiben unterschrieben, die in Auschwitz auf der Fernschreibstelle ankamen? Das weiß ich nicht mehr. Die Frage habe ich schon wiederholt gestellt. Also. Haben Sie nicht früher gesagt, die seien von Müller unterschrieben gewesen? Ich habe dem Richter damals gesagt, mir ist in Erinnerung, als wenn einige Fernschreiben aus Berlin mit dem Namen Müller unterzeichnet sind. Frau Zeugin, Sie sind vorhin gefragt worden, von wem die Fernschreiben, die ausgegangen sind, unterzeichnet waren. Wollen Sie daran festhalten, dass Sie das nicht wissen? Die Frage ist ja vorhin schon beantwortet worden. Man kann nicht auf diese Weise jede Frage wiederholen. Frau Zeugin, wenn Sie 14 Monate dort Dienst gemacht haben, dann ist die Frage doch berechtigt, wer hat denn die Fernschreiben, die Sie Tag für Tag bekommen haben, wenn Sie Dienst hatten, unterzeichnet? Ja, diese Frage habe ich, die Frage habe ich schon gestellt, Herr Smith-Aumann. Und sie hat gesagt, sie weiß es nicht. Es sind ja 20 Jahre vergangen inzwischen. Ich hätte die Fragen vor 20 Jahren genauer beantworten können oder einige Jahre danach. Ich habe keine Frage mehr da. Aufgrund einer Antwort, die Sie eben Rechtsanwalt Ormond gegeben haben. Sie sagten, nach Auschwitz wollte ich nicht hin. Das war für uns das Ende der Welt. Was wussten Sie denn in Berlin von Auschwitz? Gar nichts. Eben deshalb. Warum war das das Ende der Welt? Krakau war doch nicht weit, die Front war doch viel weiter weg. Wenn Sie Nachrichtenhelferin werden wollten, dann konnten Sie doch schließlich auch in viel frontnähere Gebiete kommen. Warum wollten Sie nicht nach Auschwitz? Ja, weil man uns sagte, das ist ein Konzentrationslager. Ja, Sie haben sich ja doch zur SS gemeldet. Sie wollen ja nicht zur Luftwaffe oder zu Heer. Dann mussten Sie mit solchen Dingen doch von vornherein rechnen. Oder welche Vorstellung hatten Sie vorher? Dass wir in irgendeine... So viele hohe Stäbe der SS gab es ja doch damals noch gar nicht, 1942, 1943. Welche Vorstellung hatten Sie denn, als Sie sich dahin melden? Dass wir an irgendeine Dienststelle innerhalb des Reichsgebietes kamen. Innerhalb des Reichsgebietes. Ja, und Ihre Ausbildung, die hatten Sie doch genossen, da hatten Sie genossen in einer Schule. Ja. Waren Ihnen die Unterschiede zwischen normalen Fernschreiben, Geheimfernschreiben und GKDOS bekannt? Waren Sie darüber ausgebildet worden? Damals wohl noch nicht. In der Schule nicht? Das weiß ich nicht mehr. Wussten Sie, wer berechtigt war, SSD-Fernschreiben aufzugeben? Haben Sie das in Auschwitz da später gelernt? Ja, später kamen Fernschreiben unter geheimer Reichssache. Wurden auch Fernschreiben chiffriert? Haben Sie eine Schlüsselmaschine? Fernschreiben nicht, das ging dann über Funk. Geheime Reichssachen ging über Funk? Das will ich nicht sagen, aber... Eine geheime Reichssache konnte doch auch auf der Fernschreiblinie nicht offen gehen. Ja, verschlüsselte Fernschreiben haben wir nicht durchgegeben. Sie haben keine verschlüsselte Fernschreiben durchgegeben? Daran kann ich mich nicht erinnern. Sie haben noch keine automatische Schlüsselmaschine in Ihrer Fernschreibstelle? Wir hatten einen Lochschreiber, also wo man Fernschreiben vorschreiben konnte. Vorschreiben konnte, wenn Sie eine Leitungsstörung hatten, dass die nachher schneller rausging. Ja. Das ist ja keine Verschlüsselung. Sie haben also keine Schlüssel. Meiner Erinnerung nach hatte nur die Funkstelle einen Schlüssel. Die Funkstelle also, hatte nach Ihrer Erinnerung nach nur den Schlüssel? Ja, und verschlüsselte Sachen gingen nur über Funk. Gingen nur über Funk? Ja. Und erinnern Sie sich, ob bei Ihnen überhaupt eine geheime Reichssache durchging? Angekommen, ja. Angekommen auf Fernschreiber? Ja. Offen? Ja. In Klartext? Ja. Und abgegangen? Also ich möchte annehmen, dass die Ankündigung der Transporte alle über geheime Reichssache gingen. Waren Sie denn berechtigt, eine geheime Reichssache entgegenzunehmen? Das müssen wir doch wohl demnach gewesen sein. Ja, also, das leuchtet mir nicht ganz ein. Geheime Reichssache im Allgemeinen. Und abgegangen, die geheime Reichssachen sind bei Ihnen über Funk? Oder haben Sie auch geheime Reichssachen geschrieben, die rausgingen? Das weiß ich nicht mehr genau. Wissen Sie nicht? Nein, das Wo weiß ich haben Sie denn gewohnt? Genau. Wir hatten ein Haus für uns. Mit den Wärterinnen zusammen oder nur die Nachrichten? Nein, mit den Aufseherinnen hatten wir gar nichts zu tun. Haben Sie nichts zu tun? Nein. Danke. Ja, war denn SB, das heißt Sonderbehandlung, keine geheime Reichssache? Nicht? Doch, darum sagte ich ja. Und die haben Sie in Klartext durchgegeben? Ja. Von Seiten der Verteidigung, erstmal Dr. Stolling 2. Frau Bartsch, kannten Sie den Sturmbahnführer Kramer? Kramer ist mir dem Namen nach bekannt. Wissen Sie, was der für eine Funktion hatte? Kramer. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Schön. War die Der Name ist mir bekannt, Kramer. Da muss ich Sie anders fragen. War die Verteilung, die Verwaltung der Lager im Jahre 1943 nach Ihrer Erinnerung die gleiche wie im Jahre 1944 bis zum Schluss? Oder ist da irgendwann einmal zu Ihrer Zeit eine Änderung eingetreten? Das weiß ich nicht. Außerdem Wechsel zwischen den zwei Kommandanten und Adjutanten. Gab es außer dem Kommandanten Liebehenschel zum Beispiel oder außer dem Kommandanten Beer noch weitere Kommandanten? Bei uns im Lager? Im Gesamtkomplex Auschwitz, einschließlich Birkenau. Das ist mir nicht bekannt. Wissen Sie nicht, ob Birkenau einen eigenen Kommandanten hatte? Nein. Das wissen Sie nicht oder Nein. sagen Sie, es hatte keinen eigenen? Dass ich mich nicht erinnern kann, wie es gewesen ist. Sie wissen es nicht. Frau Zeugin, vorhin sagten Sie auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, dass Sie über die Tätigkeit des Adjutanten an sich nichts sagen könnten. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, der Adjutant sei der Vertreter des Kommandanten gewesen. Ich frage Sie deshalb, aus welchen Tatsachen schließen Sie, dass der Adjutant der Vertreter des Kommandanten gewesen ist? Es ist für mich eigentlich logisch, dass ein Adjutant immer der Vertreter des, wie bei der Wehrmacht, der Vertreter des Kommandeurs ist. Wissen Sie, dass der Adjutant bei der Wehrmacht der Vertreter des Kommandeurs ist? Ist nicht der Vertreter immer der 1A-Offizier? Ja, so genau bin ich nicht orientiert. Sehen Sie. Und ist es in Auschwitz... Ist es möglich, dass in Auschwitz der Vertreter des Kommandanten der Schutzhaftlagerführer war? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Können Sie dann jetzt noch behaupten, nach diesen Vorhalten, dass der Adjutant der Vertreter des Kommandanten gewesen ist? Ja oder nein? Ja, behaupten will ich das nicht, wenn... Danke sehr. Wenn Sie den angeklagten Höcker gesehen haben, haben Sie den auch mal mit einem Fahrzeug gesehen? Daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Nicht. Ein Fahrrad sicher mal. Fahrrad sicher mal. Wir haben alle Fahrräder gehabt. Ja, danke sehr. Danke sehr, keine Fragen mehr. Herr Reichsanwalt. Frau Zeugin, kann es sein, dass die Fernschreiben direkt an die politische Abteilung gegangen sind? Also, dass die politische Abteilung einen eigenen Fernschreiber hatte? Dass die bei Ihnen einkommenden Fernschreiben, die von Ihren Dienstzellenleiter abgezeichnet worden sind, dass die direkt und unmittelbar an die politische Abteilung gegangen sind. Kann das sein? Das halte ich für möglich. Das halten Sie für möglich. Zweite Frage. Wer hat Sie zur Geheimhaltungspflicht belehrt? Ich nehme an, dass das unser Dienststellenleiter gewesen ist. Das heißt Herr Riedel? Ja. Danke, keine Fragen mehr. Wird von Seiten der Verteidigung noch eine Frage gewünscht? Wie ist es mit den Angeklagten? Werden Erklärungen gewünscht oder Fragen gestellt? Herr Vorsitzender, ich würde bitten, vielleicht kann die Zeugin uns auf der Karte zeigen, wo ihre Dienststelle untergebracht war. Bitte sehr. Würden Sie mal nach hinten gehen an die Karte und würden uns zeigen, wo Sie gearbeitet haben? Soweit ich mich nach den langen Jahren erinnern konnte. Dann müssen Sie das, was Sie gesagt haben, beschwören. Über die Protokolle über die Vernehmung des Zeugen Pracht, Blatt 2378 bis 2387 und 11.660 bis 11.665 wird angeordnet, da der Zeuge verstorben ist.